1. Funftage später reist der Hohepriester Ananias zusammen mit einigen Ältesten und dem Redner zu Tullison, dem Statthalter ihr formell anklage gegen Paulus vorzulegen. 2. Nachdem Paulus herbeigerufen worden war, begann zu Tullus mit seiner Anklagerede und lobte Felix für den langjährigen Frieden sowie die Reformen, die durch sein Weitsicht für das Volk bewirkt habe. 3. A betonte, das sie dies Wohltaten jedesite und überall mit tiefer Dankbarkeit anerkennen worden, und nannte Felix debi einen hochverehrten Statthalter. 4. Die sie des Statthalters nicht übermäßigen Anspruch zu nehmen, butter in hofflich, eierkers darstelling der Sacklage wohlwollend anzuhören. 5. Tullus bezeichnet Paulus als ein gefährlich Person, die unter den Juden weltweit Unruhe stifter und als Anführer der Sekte der Nazarener gelte. 6. Zudem warfer im Vor, versucht zu haben, den Tempel zu entweihen, weshalb sie in Festgenommen hatten, in nach ihrem eigenen Gesetz zu richten. 7. A behauptet jedoch, dass der Kommandant Lysias gewaltsam eingegriffen und Paulus den Handen der jüdischen Behörden entrissen habe. 8. Lysias habe zudem befohlen, dass die Ankläger vor dem Statthalter erscheinen mussten, damit diese durch ein eigenes Verhör die Wahrheit über die Vorwürfe feststellen kon. 9. Die anwesenden Juden unterstützten dies Ausführungen und bestätigten ausdrücklich, dass sich der Sachverhalt genau so verhalten habe. 10. Als der Statthalter Paulus zunigte, damit diese antworten kon. Erklärt Paulus, dass sein Vertidigung zu versichtlich Vortrage, die Felix als langjährigen Richter dieses Volks ken. 11. Weis darauf hin, dass es erst Wolftage her sei, sita nach Jerusalem jiriest war, dort got anzu beaten, was Felix liked überprüfen kon. 12. Weder im Tempel noch in den Synagogen oder agendwo in der Stadt Habeman in Debia tapt, why mit jemandem strit oder ein Volksmensch auf Wiegelt. 13. Daher seien sein Ankläger auch nicht in der Lage, Beweis für die Beschuldigungen vorzulegen, die sie nun gegen ihn vorbrachten. 14. Paulus gab jedoch offen zu, dass Gott Jemus dem Weg dien, den sie ein Sekte nannten, wobei und als Glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. 15. Betonte sein Hoffnung auf Gott, die auch sein Gegner teilten, dass es ein Auferstehung so wohl der gerechten als auch der ungerechten geben Word. 16. Aus diesem Grund bemühe sich stets darum, ein Reiners Gewissen vor Gott und den Menschen zu bewahren. 17. Nach einer Abwesenheit von mehreren Jahren sei er lediglich nach Jerusalems Urückgekehrt, seinem Volk Almosen zu bringen und Opfergaben dazu bringen. 18. Warend sich diesen rituellen Reinigungen im Tempel unterzog, habe man in angetroffen, one das ein Menschenmensch oder ein Tumult anwesend gusen ware. 19. Es seien jedoch einig Juden aus der Provinz Aschendort gusen, die eigentlich hier anwesend sein mussten, Klage zu erheben, falls sie tatsächlich etwas gegen in Vorzubringen hatten. 20. Alternative Sultan die Hier anwesenden selbst Erklären, welches Verbrechen sie festgestellt hatten, als vor dem Hohen Rat stand. 21. Es kon sich hoxtens den einen Satz handeln, den in ihrer mit ausrief, namlich das Wegen der Auferstehung der Toten vor Gericht stehe. 22. Die Felix über die Christlichlehre bereit se genor informiert war, vertigte die Verhandlung mit dem Hinweis, dass erst nach der Ankunft des Kommandanten Lysias ein Entscheidung treffen will. 23. Ordneten, Paulus in Leichter Haft zu behalten, im Gewiss Freiheiten zu gewahren und seinen Freunden nicht zu verbieten, für sein Bedürfnis zu sorgen. 24. Einig Tage später erst gen Felix zusammen mit seiner jüdischen Ehefrau Drusilla, ließ Paulus rufen und hort ihm aufmerksam zu, als dieser über den Glauben an Christus Jesus sprach. 25. Als Paulus jedoch über gerechtigt kiet, Selbstbeherrschung und das Kommende gerecht sprach, erschrak Felix und schickte in Weg, mit dem Versprechen, in bei passender Gelegenheit wieder rufen zu lassen. 26. Gleichzeitig hoffte Felix jedoch der Rauf, von Paulus Bestechungsgelder zu erhalten, weshalb in Hofiger rufen ließ, sich mit ihm zu unterhalten. 27. Nax way jaren word Felix durch Porsches Festus abgelost, da Felix jedoch den Juden einen gefallen tun wollte, ließ Paulus weiterhin im Gefängnis zurück.